1. Es entstand jedoch ein lauter Protest vom Einfachen Volken deren Frauen gegen ihr jüdischen Bruder. 2. Einige beklagten sich, dass sie ihr Son und Tochter verb fanden mussten, im Gerät zu erhalten und somit ihr Überleben zu sichern. 3. Ander wiederum erklärten, sie mussten ihr Felder, Weinberg und Hauser verb fanden, im Angesicht der teuren Gerät zu bekommen. 4. Wieder ander berichteten, sie hatten Geld leihen müssen, die königliche Steuer für ihr Felder und Weinberg entrichten zu können. 5. Obwohl unser Leib und unser Kinder denselben Wut haben wie die unser Bruder, sind wir gezwungen, unser Son und Tochter in die Sklaverei zu geben, tatsächlich sind einige unser Tochter bereits versklavt worden. Wir sind machtlos, die unser Felder und Weinberg bereits anderen gehören. 6. Als ICH dies klagen und Wurthort, Word ICH saisonig. 7. Nachdem ICH grundlich überlegt hat, tadelte ICH die Edlen und Vorsteher und fragte sie, verlangte etwa Wuchesensen voneinander. Anschließend berief ICH ein Gross Versammlung gegen sie ein. 8. ICH sagt zu ihnen, wir haben unser jüdischen Bruder, dien die Heiden verkauft werden wären, so oft es uns möglich war, freigekauft. Docker wollt ihr eigenen Bruder verkaufen, so dass sie uns als Sklaven dienen. Daraufhin schwiegen sie und wussten nichts zu erwiden. 9. ICH fu fort, ihr Handeln ist unangemessen. Solltet ihr nicht viel mehr in Erfurcht vor unserem Gott leben, Orchem der Verachtung unserer heidnischen Feinde willen. 10. Orch ICH, mein Bruder und mein Lut haben ihnen Geld und Getreid geliehen, last uns daher die Schuldforderung erlassen. 11. Gebt ihnen noch Hüteier Felder, Weinberg, Olgarten und Hauser Zurück und erlast ihnen die Schulden für Geld, Getreid, most und all, die ihnen geliehen hat. 12. Sie antworteten, wir werden als Zurück geben und nichts von ihnen Zurück fordern, wir werden tun, was du wünschst. Daraufhin rief ICH die Priester und ließ sie einen Eid schworen, dass sie entsprechend handeln würden. 13. ICH shuttlete auch meinen Gewandbausch aus und sagt, Moge Gott Jeden, der Diocese versprechen bricht, aus seinem Haus und seinem Besitz entfernen, so dass er vollständig seines Besitzes beraubt und leer ist. Die ganze Versammlung rief Amen, und preis Jahweh. Und das Volk handelte entsprechend. 14. Des Weiteren habe ICH von dem Tagen, als der König mich zum Statthalter im Land Juda ernannte, vom 20. bis zum 32. Jahr König Artaxerxes, also 12 Jahr lang, zusammen mit meinen Brüdern das Ablicht Gehalt des Statthalters nicht besorgen. 15. Die früheren Statthalter vor mir hatten das Volk jedoch finanziell belastet und taglich 40 Shekel Silber für Brot und Wein von ihnen gefordert, zudem hatten auch ihr Diener das Volk unterdrückt. ICH hingegen handelte nicht so, aus Ehrfurcht vor Gott. 16. Auch habe ICH selbst beim Bau dieser Mauer mitgearbeitet, one das wir Debi Land für uns selbst erworben hatten und allmein Loot wären dort beim Bau versammelt. 17. Die Juden, so wohl die insgesamt 154 Steher als auch Jean, die aus den umliegenden heidnischen Landen zu uns kamen, aßen an meinem Tisch. 18. Taglich Word auf mein Kosten ein Steier, 6 Orzelisen scharf und geflügel zubereitet, und zusätzlich gab es als Entage ein Großmensch verschieden in Wines. Trotz all dieser Ausgaben habe ICH das Gehalt des Statthalters nicht beansprucht, da die Zwangsarbeit schwer auf diesem Volk lastet. 19. Mein Gott, erinnere dich an mich zum Guten für als, was ICH für Diocese Volk getten habe.